In den letzten Jahren sind die Nutzerzahlen von Schachportalen im Internet explodiert. Schach ist angesagt. YouTube ist voller Analysen von berühmten Partien. Im Radiofeature geht es heute um jemanden, der in Hunderten solcher Videos gefeiert wird. Es geht um den Schachspieler Bobby Fischer. Fischer hat genial gespielt, aber er hat auch rassistische, frauenfeindliche und antisemitische Standpunkte vertreten. Im Radiofeature erzählt unser Autor Yves Bellinghausen jetzt Fischers verrückte Lebensgeschichte. Yves fragt sich aber auch, wie er als Fan damit umgehen soll, dass Bobby Fischer furchtbare Einstellungen hatte. Wir haben das Feature vor einem Jahr das erste Mal gebracht. Der Heiligabend im Jahr 1990 ist kalt und regnerisch. Zumindest in Oberfranken. In dem kleinen Touristendorf Weichenfeld betreibt die Familie Betzold eine Pension. Sie sitzen im warmen Speisesaal. Touristen sind heute keine da, nur ein paar Freunde feiern mit. Ein Schachfreund, der hatte mir selbstgemachten Eierlikör mitgebracht. Aber dieses Jahr ist etwas anders. Die Betzolds haben einen besonderen Gast. Und da hat er einmal die ganze Flasche Eierlikör allein da rausgebeamt. Ja. Der Gast, der da die Flasche Eierlikör alleine rausbeamt, ist weltberühmt. Also da war der Windel weich und dann lag er oben im Wohnzimmer, größte Schachspieler aller Zeiten und liegt dann im Wohnzimmer bei uns und kann machen. Bei den Betzolds ist eine Legende zu Gast, Bobby Fischer. Bobby Fischer, the American chess genius Bobby Fischer, has been, I think, waiting through all the best chess. Er hat schon als kleiner Junge Spiele gespielt, die man heute in jedem Schachlehrbuch findet. Bobby war der jüngste Großmeister, der jüngste US-Champion und ist mit 29 Jahren Weltmeister geworden. Er hat eigenhändig die Sowjetunion besiegt und Schach aus der Nische geholt. I'm sure the entire world knows the name Bobby Fischer by now. He is, as proved, the best chess player in the entire world. Bobby Fischer ist ein Popstar. Er ist ein amerikanischer Held im Kalten Krieg. Er hat Millionen mit Schach verdient. Und 1990, da liegt er dann in Oberfranken, völlig besoffen unterm Weihnachtsbaum. Genie und Menschenhasser. Wie Bobby Fischer der größte Schachspieler aller Zeiten wurde. Ein Feature von Yves Bellinghausen. Ich selbst bin kein großartiger Spieler, aber Schach begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Als kleines Kind hat meine Mutter mich das Fernsehprogramm aussuchen lassen, wenn ich gegen sie im Schach gewonnen habe. Während der Uni habe ich in manchen Seminaren mehr Online-Schach gespielt als zugehört. Und manchmal, wenn ich abends im Bett liege, dann gucke ich mir auf YouTube Besprechungen von Meisterpartien an. We have knight to f6, c4, g6, the King's Indian Defense, knight to c3, and now the beautiful Queen f1! Rook takes and checkmate! Auf meinen liebsten Kanälen sind die am besten geklickten Partien die von Bobby Fischer. And so Bobby plays this brilliant move. Manchmal liege ich stundenlang im Bett und gucke Bobby beim Gewinnen zu. Ich bin ein Fan, ein verschämter Fan, denn Bobby hat auch eine dunkle Seite. Bobby war ein Verschwörungstheoretiker und Menschenhasser. Er hat den Holocaust geleugnet. Er hat 9/11 bejubelt. Die Weltgeschichte ist voll von solchen Charakteren. Männer, die Außergewöhnliches geleistet haben, aber voller Abgründe waren. Jahrhundertelang haben wir die Leistungen solcher Männer gefeiert. Aber heute stellen wir uns immer öfter die Frage, wie wir mit diesen berühmten Frauenfeinden, Rassisten und Antisemiten umgehen. Ich bin Bobby hinterhergereist, denn ich will wissen, kann ich Bobby Fischer noch gut finden? Und wie ist mein Held zu so einem Menschen geworden? Ganz am Anfang, da war Bobby einfach nur ein skurriles New Yorker Lokalphänomen. In den frühen 50er Jahren ist New York ein Moloch. Die Stadt ist arm und rau. Die Mittelschicht zieht lieber in die Vororte. New York wird zum Treffpunkt für Bohemians. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich eine lebendige Schachszene in der Stadt entwickelt. Die Parks von Manhattan sind im Sommer voller Männer, die an Tischen sitzen und Schach spielen. Schachhustler nennt man die. Die gibt es auch heute noch. Sie spielen damals zum Beispiel im Union Park oder im Washington Square Park. It's sort of a hangout for artists and for bohemians and for people who were learning arts and so forth and so on. Das ist Frank Brady. Er war Manager des amerikanischen Schachbundes. Später wird er einer der besten Freunde von Bobby werden. Anfang der 50er Jahre spielt Brady oft in den Parks von Manhattan. Er ist so ein Schachhustler. Manchmal sieht er im Park einen kleinen Jungen unter den Schachspielern. There was always a group of people surrounding him, watching the game, because he was a novelty. Eine Novelty ist dieser Junge, weil Schach damals ein Sport für Männer ist. Keine Frauen und ganz sicher keine Kinder. Eines Tages geht Brady zu einem Schachturnier auf der Upper West Side. Da ist schon wieder dieser kleine Junge. Der kleine Junge ist Bobby. And again, a crowd sort of gathered around his table. And some man, probably in his late 60s, early 70s, was standing aside. And he was kibitzing very loudly, well, you should move his bishop now, or you should move his pawn up. And Bobby shushed him a few times. And then finally, Bobby spun around and he said, would you please be quiet? This is a chess game. Der kleine Bobby herrscht einen älteren Mann an, der ihn laut kibitzt, also sich mit Ratschlägen einmischt, obwohl ihn keiner gefragt hat. Und Bobby bringt ihn zum Schweigen. He really yelled it at him very loud, this 12-year-old kid. And, you know, the older man became embarrassed and just shut his mouth. And boy, you know, I couldn't have done that when I was 12. You know, it took a tremendous amount of confidence and ego to be able to yell at an older man. Right. And what did you think when you saw that? I said, boy, this kid is something. Aber eigentlich ist Bobby schüchtern. Er sagt nicht viel. Extremely shy. Hard to get. Close to the vest. If he had a vest. Very, very introspective. And he wasn't going to ask you anything. Bobby wird am 9. März 1943 als Robert James Fisher in Chicago geboren. Aber er wächst in Brooklyn mit seiner Schwester auf, ohne Vater. Seine Mutter ist eine jüdische Kommunistin, hat in Moskau Medizin studiert und arbeitet in New York als Krankenschwester. Das FBI überwacht sie. Ihr Lebenslauf scheint den Behörden etwas zu ausgefallen. Die Fishers haben nicht viel Geld. Sie kommen gerade so über die Runden. Eines Tages, Bobby ist da gerade mal 6 Jahre alt, geht er mit seiner älteren Schwester Joanne spazieren. In einem Geschäft um die Ecke entdecken die beiden ein Schachspiel und kaufen es. And they opened it up and they figured out the moves by the little instructions sheet that was enclosed with the chess set. And he took to it right away. Bobby ist direkt gebannt von Schach. Und Bobby ist intelligent. In der Schule diagnostizieren sie ihm einen IQ von 181. Schnell wird es Bobby zu langweilig, gegen seine Schwester zu spielen. Und überhaupt, seine Schwester ist meistens in der Bücherei und lernt. Seine Mutter arbeitet viel, um die Familie zu ernähren. Bobby would come home virtually to an empty house and he would sit and play chess with himself and study positions and study games from the past and so forth. It gave him companionship. Bobby ist viel alleine, aber er hat ja Schach. Schnell macht Bobby nichts anderes mehr. Er spielt beim Essen und in der Badewanne und im Bus. Neben seinem Bett stehen immer 2 Bretter. Und wenn er nicht spielt, liest er Schachbücher in der Bibliothek. Bobby ist noch nicht mal 10 Jahre alt, als er ganze Partien im Kopf durchspielen kann. In New York spricht man bald von diesem Wunderkind aus Brooklyn, das von ganz unten kommt und jetzt mit Professoren und Ärzten in den vornehmsten Schachclubs von Manhattan bis spät in die Nacht blitzt. Blitzen, so nennt man die Variante von Schach, bei der jeder Spieler nur 5 Minuten Bedenkzeit pro Partie hat. Blitz ist die raue Cagefight-Variante von Schach. An einem heißen Spätsommertag im Jahr 1956 spielt Bobby ein Spiel, das ihn in der Szene zum Star macht. Er nimmt an einem Turnier im altehrwürdigen Marshall Chess Club in Lower Manhattan teil. The room was too hot. There was no air conditioning at the Marshall at that time. Die ganze amerikanische Schachelite ist da. Samuel Reshevsky and Donald Byrne and Robert Byrne and Arthur Bisguier, Larry Evans, these were the top players in the country. Die Crème de la Crème. Alle in diesen schicken Slim-Fit-Anzügen. Bobby kommt wie immer in Jeans und T-Shirt. Er spielt gegen den vornehmen Donald Byrne. You had the feeling that you were talking to someone who really came from royalty or something when you spoke to Donald Byrne. Jedenfalls spielen jetzt dieser Junge im Shirt und dieser posche Schachstar gegeneinander. Das zieht natürlich viele Zuschauer an. And people started to gather around his board and Donald Byrne's board and watching the game and kibitzing fairly quietly, discussing it. Donald Byrne ist der klare Favorit. Byrne spielt mit Weiß, Bobby mit Schwarz. Bobby entscheidet sich für die Grünfeld-indische Verteidigung. Das ist ziemlich selbstbewusst, denn Grünfeld-indisch ist ein extrem komplexes System. Byrne bringt eine Dame ins Spiel. Er antwortet mit dem russischen System. Bobby entwickelt seine Figuren schneller als Byrne. Er treibt ihn vor sich her. And then he made this move. Byrne bedroht Bobbys Dame, aber Bobby ignoriert die Bedrohung einfach und entwickelt unbeirrt seine Figuren weiter. And at first, there was an audible gasp among the people that were watching, as if, what is he crazy? He's giving away his queen. Nein, Bobby ist nicht crazy. Er denkt ein Dutzend Züge im Voraus und weiß, dass er seine Dame gar nicht mehr brauchen wird. Und tatsächlich, 23 Züge später ist Byrne matt. Bobby gewinnt die Partie nicht einfach. Er komponiert ein Meisterwerk. It's just so beautiful. It'll bring tears to your eyes. I would compare it a bit to some of the works of Bach, some of the great arias of Verdi and Puccini. If you would give me a hint how to feel really the art in his games, what game should I look at and how should I look at it? Sit down with a good chess player. Doesn't have to be a grandmaster, doesn't even have to be a master. But sit down with a good chess player and go over a few of his games. Ich soll mir also mal von einem guten Spieler Bobbys Züge erklären lassen. Und genau das mache ich. Hallo. Hi. Hi, ich bin die Fellinghaben. Hi, Elisabeth. Hi. Aber ich treffe jetzt natürlich nicht einfach irgendeinen Good Chess Player. Ja, hallo, mein Name ist Elisabeth Peetz und ich bin dafür bekannt, dass ich die deutsche stärkste Schachspielerin bin. Ich will von Elisabeth Peetz wissen, was an einer Partie Schach schön ist. Sie hat mich in ihre Wohnung eingeladen. Sie wohnt in einem etwas kahlen Neubau am Stadtrand von Berlin. Darum hallt es übrigens auch ein bisschen. Im Wohnzimmer steht so ein Fahrradheimtrainer, ein Ergometer. Durch das Fenster schaue ich auf einen See. Daneben hat Pete seine Partie aufgebaut. Fischer gegen Samuel Reshevsky 1962. Bobby sieht, dass Reshevsky ihm mit dem Turm bedrohlich werden könnte. Noch scheint Reshevsky selbst den Zug nicht gesehen zu haben. Und Bobby spielt jetzt so, dass Reshevsky den Zug gar nicht erst findet. Und mit dem Zug Turm H4 ist für mich absolut genial der Zug, weil es ist der Zug in der Stellung, der sozusagen es dem Gegner wohlmöglich, aus meiner Sicht zumindest, am schwierigsten macht, den richtigen Zug zu finden. Ein Zug, der gar nichts droht mit Turm C4, denn der E4 ist gedeckt, aber dennoch der einzige Zug ist, der überhaupt noch einen Hauch der Chance bietet, diese Stellung nicht zu verlieren. Und ist das jetzt schön? Das ist für einen Schachspieler sozusagen, der das versteht, der diesen Zug versteht, Turm H4, das ist für uns eine absolute gigantische Schönheit aus rein technischer Sicht, weil es ist keine offensichtliche Schönheit. Sie ist so tiefgründig versteckt, dass selbst ein Großmeister erstmal sich damit auseinandersetzen muss, um zu verstehen, warum Turm H4. Und das macht die Schönheit im Schach für dich aus? Das ist für mich die wahre Schönheit im Schach, die nicht offensichtliche, sondern die wirklich tiefgründig versteckte Schönheit. Und dass man auch ein bisschen dafür arbeiten muss, ne? Ja, dass man das selber sich sozusagen, dass man das selber erkennen muss. In einer schönen Partie verbergen sich tausende Gedanken, Ideen und Theorien. Sie ist wie ein Wimmelbild. Man kann ein ganzes Leben lang auf sie starren und findet immer neue, immer tiefere Gedanken in ihr. Und kaum einer hat so viele tiefe Gedanken in seinen Partien vergraben wie Bobby. Bobbys kometenhafter Aufstieg und die ersten genialen Partien kann die Schachwelt noch ohne Scham feiern. Noch fällt er nicht mit kruden Ansichten oder Menschenhass auf. See you. Nice to have you with us. Tell us how old you are and where you're from. I'm 15, I'm from Brooklyn. He is 15 years old and he is from Brooklyn. Mit 15 tritt Bobby bereits im Fernsehen auf. Bobby lächelt etwas unsicher in die Kamera. Er trägt ein übergroßes Karohemd und hält eine Zeitung hoch. Auf dem Titel steht: It says teenager strategy defeats all comers. Bobby ist in einer Spielshow. Er ist die Attraktion. Ein Teilnehmer der Spielshow soll erraten, welches Supertalent dieser schlachsige Junge aus Brooklyn hat. This strategy, did it involve the finances? No. Did you have any help? No. Did it all by yourself? Did it make people happy? Made me happy. Der Teilnehmer kommt nicht drauf. This young man's name is Bobby Fischer. He is 15 years old. And listen to this. Already, he is the United States Chess Champion. Bobby ist 15 und vor kurzem ist er zum ersten Mal US-Champion geworden. Sein Ruf reicht bis nach Moskau. Seit Jahrzehnten ist die Sowjetunion die unbestrittene Nummer 1 im Weltschach. Die Sowjets laden Bobby nach Moskau ein. Sie wollen das Wunderkind begutachten. Aber Bobby hat kein Geld, um nach Moskau zu fliegen. Am Ende der Spielshow hat der Moderator noch eine Überraschung für Bobby. So here for you, Bobby, are two round-trip tickets for you and your older sister to accompany you aboard Sabina Airlines to Moscow. Bobby strahlt dem Moderator ungläubig an. Moskau. Moskau ist das Mekka für Schachspieler. Großmeister sind hier Popstars. Jedes russische Kind kennt damals Botvinnik, Tal, Bronstein und so weiter. Auf der Straße werden sie um Autogramme gebeten. Der Kreml finanziert wissenschaftliche Institute, die systematisch Schachtheorie erforschen. Den Sowjets gilt ihre Dominanz im Schach als Beweis dafür, dass der Kommunismus das überlegene System ist. Bobby träumt seit Jahren von Moskau. Moskau war für ihn das, was Athen für antike Philosophen war. Im Jahr 1958 ist es soweit. Bobby fliegt in die Sowjetunion. Aber die Reise wird ein Fiasko. Bobby wird in einem Luxushotel einquartiert und bekommt einen Chauffeur gestellt. Aber er beschwert sich ständig über die Sowjets. Die Sowjets bieten ihm Partien gegen Vasukov und Nikitin an. Aber Bobby will gegen Weltmeister Botvinnik spielen. Er beschimpft die Sowjets als Russenschweine und reist wütend ab. Zum ersten Mal kommt auf großer Bühne der andere Bobby Fischer zum Vorschein. Der, der seine Gastgeber beschimpft. Der Egozentriker, der überall Verschwörungen wittert. Der Bobby, der mich zu einem verschämten Fan werden lässt. Es wird der Anfang einer Feindschaft. Bobby glaubt, die Sowjets würden ihn manipulieren. Und die Sowjets beginnen zu verstehen, dass dieser junge, pöbelnde Amerikaner ihnen gefährlich werden kann. Also beginnen sie, Bobby auszuforschen. In Moskau gründen sie extra ein Institut in der Innenstadt, direkt auf der Tschaikowski-Straße. And so a laboratory was set up. By a grandmaster by the name of Alec Tortsev. Das ist wieder Frank Brady. Er hat eine Biografie über Bobby geschrieben und war sein Freund. And 10 or 12 theorists, chess players and psychologists and strategists and mathematicians worked in there for years. Die sowjetischen Experten sollen das amerikanische Wunderkind verstehen lernen. And then the top 10 grandmasters in the Soviet Union were required to write an analysis of Bobby's ability, Bobby's game and also his personality. Später wird Bobby sich in seiner Paranoia verlieren, aber völlig unberechtigt war sie ja nie. Die Sowjets forschen ihn aus und das FBI seine Mutter. Und überhaupt wird Bobby ständig beobachtet. Schon als Jugendlicher ist er in der Schachwelt zum Superstar geworden. Er hat keine Freunde, er hat Bewunderer. Im Schachclub prahlt er herum und bekommt wegen Kleinigkeiten cholerische Anfälle. Er beschimpft Kollegen und Fans. Aber alle lassen das mit sich machen. Everybody wanted to be a part of Bobby Fischer. Ich meine, wem würde das nicht zu Kopf steigen? Alle sagen dir, du bist ein Star, ein Genie, der klügste Typ, den sie kennen. Und dann hast du niemanden, der dich erdet. Bobby lebt mittlerweile allein in dem New Yorker Apartment. Und obwohl er sehr intelligent ist, ist er nicht wirklich gebildet. Die Schule hat er abgebrochen. Sein ganzes Genie fokussiert sich auf diese 32 Figuren auf 64 Feldern. Sowjetische Spieler ziehen Bobby bei Turnieren damit auf. Wer sind deine Lieblingsautoren, fragen sie ihn, weil sie ganz genau wissen, dass Bobby dazu nicht viel zu sagen hat. Immer öfter fällt er mit stumpfen Ansichten auf. Ständig betont er, wie sehr er die Russen hasse. In Interviews äußert Bobby sich frauenfeindlich. What do you think of women? When it comes to chess, not too much. What about other outside chess? Well, I don't think they should mess in intellectual affairs, you know what I mean? Bobby wird gern zu Interviews eingeladen, denn er ist immer gut für einen kleinen Skandal. Would you call yourself a misogynist? Excuse me, what's the definition of that word? A woman hater? No. No? Wenn ich sowas höre, erschrecke ich vor meinem Idol. Und das ist erst der Anfang. Je älter er wird, desto abscheulicher werden Bobbys Ansichten. Viele versuchen es damit zu entschuldigen, dass Bobby so schnell aufgestiegen ist. Damit, dass viele andere große Männer ja auch so waren. Selbst die deutsche Schachspielerin Elisabeth Peetz relativiert Bobbys Verhalten ein bisschen. Er war in der Hinsicht sehr, ja, er war frauenfeindlich, aber das waren sehr, sehr viele. Das war Kasparov auch. Die Schachwelt war schon immer ein Boys Club. Und sie ist es auch heute noch. Ich habe mich aus der Nationalmannschaft verabschiedet, weil ich satt war, dass sozusagen alles, was Männer- und Frauenschach in Deutschland anging, absolut ohne Gleichberechtigung stattgefunden hat. Schlechtere Bezahlung, mangelnder Respekt. Trotzdem, sagt Peetz, habe sich mittlerweile viel verbessert. Sie spielt auch wieder für die Nationalmannschaft. Aber die vielen schwierigen Charaktere im Spitzenschach stören sie manchmal. Ich habe auch das Gefühl, dass bei unglaublich klugen Menschen, vor allem im Mathematik-, Physikbereich, Wissenschaftler, dass da irgendwie auch das Empathievermögen fehlt, weil sie wahrscheinlich sich in ihrem Leben nur auf diese eine Sache sozusagen gerichtet hat und irgendwie das soziale Leben an sie dran herum irgendwie vorbeigegangen ist. Das gilt auf jeden Fall auch für Bobby. Er hat sein Leben komplett dem Schach gewidmet. Als Jugendlicher reist er um die Welt. Er spielt auf Turnieren in den USA, Europa und in Lateinamerika. He lives alone, always in hotel rooms that seem barely larger than chessboards. Als junger Mann stellt Bobby beispiellose Rekorde und Siegesserien auf. Bobby hat nur ein Ziel: Weltmeister werden. But do you like to beat another man? Yeah, I do. Yes, I like to beat another man. Mit Mitte 20 ist Bobby in der absoluten Weltspitze angekommen. Well, you smile about it. You like to crush another man's ego? Uh-huh. 1971 nimmt er an einem Kandidatenturnier teil. So nennt man die Turniere, mit denen man sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Sein Durchmarsch ist beispiellos. Im Finale des Kandidatenturniers schaltet Bobby den ehemaligen sowjetischen Weltmeister Petrosian aus. Bobby spielt wie ein Gott. Er ist 29 Jahre alt und sein Lebenstraum ist zum Greifen nah. Mit dem Sieg wird er der Herausforderer der Schach-WM 1972 auf Island. Bobby Fischer gegen Titelverteidiger Boris Spassky. Ich fliege nach Island. Es ist Sommer und der Flieger ist voller North Face-Touristen. Als wir im Landeanflug durch die Wolkendecke stoßen, breitet sich unter uns dieses unendliche isländische Nichts aus. Braunschwarze Vulkanerde. Bis zum Horizont kein Haus, keine einzige Straße. Ein fremder Planet. Auch im Sommer ist Island kalt und verregnet. Die Hauptstadt Reykjavik ist in etwa so groß wie das schwäbische Städtchen Reutlingen. Nur wenige Gebäude haben mehr als 3 Stockwerke. In einer verkehrsberuhigten Straße in der Innenstadt treffe ich Gudmundur Thorarinsson. In den 70ern war Thorarinsson Chef des isländischen Schachbundes. Er hat das Match organisiert, oder wie er selbst es etwas kokett formuliert: Many people in Iceland believe that I saved the match. Er habe das Match gerettet. Denn bei der WM sollten Bobbys Eskapaden einen neuen Höhepunkt erreichen. Thorarinsson und ich stehen vor dem isländischen Nationaltheater, einem grauen, futuristischen Steinbau. Drin finden gerade Theaterproben für eine Shakespeare-Aufführung statt. Auf der Bühne, auf der gerade 3 junge Schauspieler stehen, soll Thorarinsson am 1. Juli 1972 die Schach-WM feierlich mit einer Rede eröffnen. Thorarinsson geht auf diese Bühne und schaut ins Publikum. Der Saal ist voller hoher Tiere. The President of Iceland, many members of Parliament, many members from embassies, many newspapermen, maybe 100, I don't know. There were all these people. And who is not there? There was not Bobby Fischer. Bobby verschanzt sich in einer Vorstadtvilla in New York. Er stöpselt das Telefon aus und er öffnet niemandem die Tür. Seit 20 Jahren träumt Bobby davon, Weltmeister zu werden. Aber jetzt sagt er plötzlich, $150,000 Preisgeld sind zu wenig. What I could do, I had to walk with them to the States. I tried to walk as slowly as I could. Thorarinsson muss auf die Bühne. Er muss sich entscheiden, ob er der Welt erklärt, dass die WM leider ausfällt, weil Bobby mehr Geld will. And all the time I thought, Shall I explain that it's all over? Or shall I open the match like nothing has happened? And I walked over the stage and about a meter from the podium, I made a decision. I open it. I will not tell anyone what has happened. Also eröffnet Thorarinsson die WM, obwohl Bobby sich noch immer in New York verschanzt. Thorarinsson beackert weiter Bobbys Anwälte. Er bittet den Titelverteidiger Boris Spassky, er möge doch bitte Bobby anrufen. Schließlich geht er bis zum Premierminister von Island. You have to be involved in this. You have to phone the White House and ask them. Try to change the opinion of Bobby Fischer and send him to Iceland. Henry Kissinger persönlich telefoniert jetzt mit Bobby. Der nationale Sicherheitsberater der USA drängt ihn jetzt endlich nach Island zu fliegen, um für die USA die Kommunisten zu besiegen. Jahrzehntelang war Schach ein Nischenthema. Aber Bobby Fischer macht die Schach-WM zu einem Medienspektakel, zu einer neuen Front im Kalten Krieg. Die Medien lieben Bobbys Geschichte, das Wunderkind, der amerikanische Held, der alleine gegen die Sowjetunion antritt. Das wahnsinnige Genie, das sich an keine Konventionen hält. Bis zum allerletzten Moment weiß keiner, ob die WM wirklich stattfinden wird. Well, Spassky is waiting. Right, and it waiting and wondering whether Bobby will show or not show. Eine Schach-WM ist immer ein Duell, 1-1, Herausforderer gegen Weltmeister. Heute ist der erste von 24 Spieltagen in Reykjavik, an dem die beiden gegeneinander antreten sollen. Spassky hat da schon einen ersten Zug gemacht, Bauer nach D4. Aber Bobby ist nicht da. Wahrscheinlich ist er in Reykjavik, aber genau weiß das keiner. And there's absolutely dead silence in the hall. Der russische Weltmeister und Herausforderer sitzt in der Wettkampfhalle auf einem grünen Stuhl vor dem Schachbrett. Auf der anderen Seite des Brettes steht ein schicker Eames-Chair. Bobby hatte darauf bestanden, nur auf diesem Stuhl spielen zu wollen. Aber der Eames-Chair ist leer. Wird Bobby überhaupt antreten? Spassky is pacing, he's nervous and... Wait, here comes Fischer, coming on the stage, saying that he was caught in traffic. Dann taucht er doch noch auf. Im Verkehr stecken geblieben. Das ist natürlich eine völlig lächerliche Ausrede. Bobby geht in seinem federnden Gang zu seinem Eames-Chair. Er lässt sich fallen und schaut kurz auf Spassky's D4-Zug. Dann zieht er seinen Springer nach F6. Die beiden spielen eine ausgeglichene Partie, bis Bobby in Zug 29 etwas völlig Unerhörtes macht. Bobby schlägt mit seinem Läufer einen Bauer auf der Außenlinie des Brettes, obwohl daneben noch zwei weitere Bauern stehen. Ein absoluter Anfängerfehler. Mit einer ganz einfachen Kombination kann Spassky ihm jetzt seinen Läufer abklemmen. Damit hat Bobby das erste Spiel der WM so gut wie verloren. I thought maybe there is something in it that I don't see. Spassky nimmt Bobby den Läufer ab. Nach dem ganzen Theater, das Bobby veranstaltet hat, versemmelt er gleich die erste Partie. Und zwar mit dem größten Patzer seiner ganzen Karriere. Nach dem Spiel behauptet er, die Kameras hätten ihn abgelenkt und fordert, dass sie abgebaut werden. Then he said, this is not what I have agreed to. I will not play unless you take the cameras out. Aber das kann Thorarinsson natürlich nicht machen. Er hat ja Verträge mit Fernsehsendern unterschrieben. So I said, no, I will not take the cameras out. I will not believe that he will walk out. Wirklich? Der nächste Nachmittag. Wieder setzt der Schiedsrichter um Punkt 17 Uhr Bobbys Schachuhr in Gang. Wieder sitzt Spassky schon auf der Bühne. Wieder ist Bobbys Eames-Chair leer. Nach einer Stunde gibt der Schiedsrichter bekannt, Bobby hat auch die zweite Partie verloren. Angeblich bucht er sich schon Rückflüge nach New York. Wieder ruft Kissinger an, um ihn anzufeuern. Sie sind unser Mann, der es mit den Kommunisten aufnimmt. Die Veranstalter betteln Bobby wieder an. Why not if we play it far away from the cameras? In a special room. In the ping-pong room. Bobby sagt zu. Aber wirklich nur in dem stickigen Nebenraum, in dem sonst Tischtennis gespielt wird. Er liegt 2-0 zurück. Gegen den Weltmeister. Eigentlich ist das eine völlig aussichtslose Situation. Denn bei einer Weltmeisterschaft enden die meisten Partien unentschieden. Nach zwei Spielen mit 2-0 zurückzuliegen, ist so, als hätte man beim Fußball nach 5 Minuten schon 2 Tore kassiert. Aber jetzt fängt Bobby endlich an zu zaubern. In der dritten Partie führt der Weltmeister Boris Spassky fast schon vor. And Boris Spassky said to me, Gunnar, after the third game, I couldn't play. I had lost. I had lost the match. Es ist das erste Mal in Bobbys Karriere, dass er gegen Spassky gewinnt. Er hat ihn gebrochen. Nach 5 Partien steht es unentschieden. In Partie 6 spielt er vom ersten Zug an so aggressiv, dass Spassky nur noch reagieren kann. Bobby bringt ihn in Zugzwang, nimmt ihm die Luft zum Atmen. Er pfecht Spasskys König immer weiter ein, bis Spassky aufgibt. Boris Spassky stood up and applauded. Officer, that is very unusual in a match like that. Mitten im Kalten Krieg applaudiert der sowjetische Weltmeister seinem amerikanischen Herausforderer. Im Kreml wird man langsam nervös. Sie schicken die besten sowjetischen Großmeister nach Reykjavik, um Spassky zu unterstützen. Bobby dagegen bereitet sich alleine vor. Er sitzt nachts bei dröhnend lauter Rockmusik vor einem Schachbrett und studiert Spasskys Spiel. Meistens geht er erst am frühen Morgen schlafen. That's why I had trouble getting to the hall to play chess at 5 o'clock. I was having trouble to wake him up. Morgens versucht sein Leibwächter, ihn aufzuwecken. Er heißt Sammy Paulsen. Oder wie er sich nennt? Sammy Rock. Sammy nennt sich so, weil er der beste Rock'n'Roll-Tänzer von ganz Island ist, sagt er. Außerdem war Sammy Judo-Champ und 36 Jahre lang Polizist in Reykjavik. In den 70ern ist er einer der wenigen Polizisten in Island, die Englisch sprechen. Deshalb engagiert ihn Bobby als Leibwächter. Heute sitzt Sammy im 10. Stock eines Wohntowers, irgendwo in der Vorstadt von Reykjavik. Wir schauen uns alte Fotos an. Darauf Bobby. Sein weißes Hemd hatte er in die Anzugshose gesteckt. Er liegt mit Schuhen auf einem roten Sofa, die Hände hinter dem Kopf gefaltet. He loved to be there. And sometimes I put a blanket over him when he was sleeping and I would do something else. Obwohl Bobby eine Suite im besten Hotel der Stadt hat, übernachtet und isst er gerne bei Sammys Familie. My wife was a good chef and a good food. He was a great eater. He ate like a horse. Nach einigen Wochen kehrt in Reykjavik Routine ein. Die Spiele beginnen immer dienstags, donnerstags und sonntags um 17 Uhr. Bobby fällt jedes Mal gerade aus dem Bett und kommt zu spät. Spassky sitzt schon in der Halle und wartet. Meistens spielt Bobby besser. Dann geht er in das Haus seines Bodyguards und lässt sich bedienen. Because he liked to play with the kids and he relaxed it there, you know. It was recently I saw a picture that he was sleeping in my bed. Nach ein paar Wochen wird der Welt klar, dass Bobby die Sensation gelingen wird. Anderthalb Monate nach Beginn der Schach-WM ruft Weltmeister Boris Spassky den Schiedsrichter an. Er sagt ihm, dass er aufgibt. In the name of FIDE, the International Chess Federation, I proclaim Mr. Robert Fischer as the chess champion of the world. Bobby hat sein Lebensziel erreicht. Endlich Weltmeister. Der FIDE-Präsident hängt ihm einen Lorbeerkranz um und reicht ihm die Goldmedaille. Warum auf der Goldmedaille nicht sein Name steht, will Bobby wissen. Während auf der Bühne Reden gehalten werden, spielt er seine Partien gegen Spassky auf einem Taschenschach nach. Er hört gar nicht zu. Seinem Bodyguard Sammy hat er noch kein Honorar bezahlt. Aber er fragt ihn, kannst du mich nach Amerika begleiten? Und Sammy sagt zu. Zu Hause in New York wird Bobby mit großem Pompom empfangen. Immer an seiner Seite Sammy. It was like heaven for me and my wife, because it was 2 limos on the Kennedy Airport. And they came with motorcycles, you know. Der Bürgermeister von New York schlägt Bobby eine Konfetti-Parade den Broadway hinunter vor. So wie den Apollo-Astronauten vor 3 Jahren. Aber Bobby hat keine Lust auf eine Konfetti-Parade. Bobby tourt durch die USA, lässt sich bewundern und bestaunen. Irgendwann sagt Sammy ihm, ich kann nicht mehr mitkommen. Auch weil da noch diese Sache ist. He never paid anything. He didn't pay you? No. Does that make you angry? Yeah. Bobby hat gerade Hunderttausende Dollar verdient. Er ist ein reicher Mann, aber er zahlt Sammy keinen Penny. Hat er sich vielleicht gewünscht, dass er und Sammy echte Freunde sind? Dass Sammy das nicht alles nur fürs Geld macht? Bobby bettelt Sammy an, bei ihm zu bleiben. Aber Sammy muss zurück nach Reykjavik. Er hat ja eine Familie und eine Arbeit daheim. And he came running after me and he was crying, are you really leaving me? He ran up to the plane and everything. Und plötzlich ist Bobby allein. Er hat mit 29 Jahren alles erreicht, wovon er jemals geträumt hat. Und jetzt? Seine Tour durch die USA endet in Los Angeles. Also bleibt Bobby erstmal in Kalifornien, lebt aus dem Koffer, lässt sich von Bekannten aushalten. Schließlich zieht er in billige Motels. Bobby bekommt Werbeverträge angeboten, aber er nimmt keinen an. 1975 soll er seinen Weltmeistertitel verteidigen. Aber er tritt nicht an, weil der Weltschachverband seine Bedingungen nicht erfüllt. Und der Verband erklärt den sowjetischen Shootingstar Karpov zum neuen Weltmeister. Reporter jagen Bobby, also taucht Bobby ab. Er wechselt immer öfter die Motels. In der Schachszene kursieren Gerüchte. Bei Bobby seien jetzt alle Sicherungen durchgeknallt. And that's when I heard things about him, when he moved to California, and that he was reading the protocols of the Elders of Zion and other anti-Semitic literature and making comments about Jews. Auch sein alter Freund Frank Brady hat da mittlerweile den Kontakt verloren. Sie haben sich zerstritten. Bobby hat es nicht gepasst, dass Brady ihn öffentlich als Juden bezeichnet hat. Obwohl Bobbys Mutter Jüdin ist, hat er angefangen, das Wort Jude als Schimpfwort zu verstehen. In den 70ern hört Brady, dass Bobby durch Kalifornien vagabundiert, dass er manchmal auf der Straße schläft und dass er sich in Buchläden herumtreibt. Jahrelang haben die sowjetischen Großmeister ihn aufgezogen, weil er ungebildet war. Jetzt liest Bobby alles, was ihm in die Hände fällt. Aber in den kalifornischen Buchläden greift er zu den falschen Büchern. Er liest Nazi-Literatur. And so, if he had picked up a book on Buddhism, maybe at these bookstores, maybe he might have become a Buddhist for at least a while or something else. But he picked up these books on anti-Semitism and it had an effect on him. Zwar mag ich den Gedanken, dass nur der Zufall Bobby zum Antisemiten gemacht hat, dass er durch andere Bücher vielleicht Buddhist geworden wäre, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Schon früher hat Bobby überall Verschwörungen gewittert und ganze Menschengruppen gehasst, zum Beispiel Russen. In den späten 70ern wird Bobby zu einer Art Vorläufer von YouTube-Verschwörungstheoretikern. Er sucht Schuldige dafür, dass er, ein amerikanischer Held, wie ein Verstoßener lebt. Und in den Büchern, die er liest, steht, dass die Juden an allem schuld sind. Bald weiß ganz Amerika, dass der amerikanische Schachheld jetzt Judenhasser ist. Aber als Bobby durchdreht, trägt das noch mehr zu seinem Legendenstatus bei. Vielleicht auch bei mir selbst. Ich meine, natürlich finde ich grauenhaft, was Bobby liest, und ich finde noch viel grauenhafter, was er später in seinem Leben sagen wird. Aber Genie und Wahnsinn passen einfach so schön in eine Erzählung. Wir verzeihen den großen Männern ihren Wahnsinn. Caravaggio supposedly murdered a man, you know. But his paintings were great. Wenn ich Brady frage, ob man Bobby noch gut finden kann, dann sagt er, dass die Bilder von Caravaggio großartig sind, obwohl bekannt ist, dass der Maler vermutlich jemanden umgebracht hat. I love a great deal of Wagner. Do I like what I know about Wagner's life? Absolutely not. Er mag Wagners Musik, aber Wagners Weltansichten lehne er ab. Aber ich kann Bobbys Partien nicht von Bobby trennen. Für mich ist Bobby mehr als seine Schachspiele. Ich liebe auch seine uramerikanische Aufstiegsgeschichte, wie er von ganz unten kam und es durch pure Intelligenz nach ganz oben geschafft hat. Diesen unwahrscheinlichen Sieg gegen die Sowjetunion und diesen manischen Eifer. Ich liebe seine Geschichte. Bald aber wird diese Geschichte richtig dunkel. Hallo? Ja. Guten Tag, Herr Petzold. Ja, grüß Gott, hallo. Ich gebe ihn mal hier. 1990 irrt Bobby durch Deutschland. Er besucht Bekannte in Bayern. Wir fahren jetzt von Bayreuth raus in Richtung Fränkische Schweiz, Richtung Hollfeld und fahren... Ich fahre mit dem deutschen Großmeister Michael Petzold in das oberfränkische Dorf Weichenfeld. Also das ist jetzt hier, beginnt die Fränkische Schweiz. Sehr schöne Gegend, kann man sagen, bekannt für gutes Essen, schöne Berge, schöne Landschaft. Wir sind unterwegs zur Pulvermühle. Das ist die Gaststätte in Weichenfeld, wo Petzold aufgewachsen ist. Und Die Pulvermühle ist ein Treffpunkt für die internationale Schachszene. Im nahen Bamberg wohnen viele Schachpromis, Lothar Schmidt zum Beispiel. Schmidt war bei der WM von 1972 der Schiedsrichter. Er ist noch immer sehr gut vernetzt in der Schachszene. Und er ist ein Freund von Michael Betzolds Vater. Eines Tages im Jahr 1990 ruft Lothar Schmidt Michael Betzold an. Und hat gemeint, ob ich Zeit hätte am Nachmittag. Michael Betzold ist damals 18 Jahre alt und geht in Bamberg zur Schule. Ja, habe ich gemeint, ich habe jetzt eigentlich Unterricht und für was er mich denn bräuchte. Und dann hat er eben erzählt, ob ich den Bobby Fischer in die Pulvermühle bringen möchte. Betzold ist damals schon Schachspieler. Natürlich kennt er Bobby. Und jetzt soll er ihn abholen und in die Gaststätte seiner Eltern fahren. Das war natürlich Wahnsinn. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Betzold läuft zu seinem Auto und fährt sofort los, um Bobby einzusammeln. Betzold ist aufgeregt. Und dann steht er plötzlich vor Bobby Fischer. Vollbart, lange Haare, längere Haare, hat ein bisschen zugelegt im Gewicht. Viel Gepäck hatte er nicht, 2-3 Koffer. Betzold fährt mit Bobby los in die Pulvermühle. Das ist einfach Wartungsbereich. Das Hotel Pulvermühle gehört der Familie nicht mehr. Aber einmal im Jahr treffen sich alle Geschwister hier zu einer Familienfeier. Ja, wir haben gute fränkische Bratwürste, wir haben Nürnberger Bratwürste, wir haben gute Steaks, mariniert. Die Kinder toben auf der Wiese. Wir trinken fränkische Biere und essen ein paar Würstchen. Michael Betzold und sein Bruder fordern mich zu einigen Partien Schach heraus. Ich gewinne keine einzige. Als Bobby 1990 in die Pulvermühle gekommen ist, wollte er eigentlich nur ein paar Tage bleiben. Aber die Betzolds haben ihn direkt aufgenommen. Sie haben ihn zu fränkischen Bieren und Würstchen eingeladen. Und Bobby ist geblieben. Ja, also normal war es so, der hat so bis 12, 1 geschlafen. Dann kam er runter zum Frühstücken. Das war recht ausgiebig. Dann hat er ein bisschen Zeitung gelesen immer. Bobby spricht kein Deutsch. Aber schon nach ein paar Tagen kombiniert er sich zusammen, was da steht. Er freundet sich mit Betzolds Vater an, obwohl der kein Englisch spricht. Wenn Betzolds Vater zu den Kreistagssitzungen geht, kommt Bobby mit. Bobby Fischer war nicht bloß bei einer, bei mehreren Kreistagssitzungen vom Landkreis Bayreuth, war der hinten als Zuschauer bei öffentlichen Sitzungen, war da hinten drin und hat den Lokalpolitikern zugehört, wenn die debattiert haben. Da sitzt der größte Schachspieler der Welt also im Kreistag von Bayreuth. Er isst mit dem Betzold Schweineländen und danach diskutiert er mit Michael Betzold über Schach. Und nachts, da blättert er sich dann vermutlich durch seine Nazi-Bücher. Vor dem Betzolds versucht er seinen Menschenhass gar nicht erst zu verbergen. Auch so diesen Hass, würde ich mal nennen, gegen eben diese Gruppen Juden, Schwarzen, Russen, dann Amerikaner auch noch teilweise. Das ist ja dann immer weitergegangen, das mit Amerikaner kam dann erst später. Einerseits sagen die Betzolds ihm, dass sie davon nichts hören wollen. Andererseits wollen sie ihren Ehrengast nicht verprellen. Betzolds Vater nimmt ihn überall hin mit, wo er hingeht. Mein Vater war Vorstand vom Fußballverein, vom Schachverein, vom Krieger- und Veteranenverein, von den Burgmadlern. Also da waren bestimmt andere Sitzungen auch dabei, wo der Fischer noch viel weniger verstanden hat als bei der Kreistagssitzung, weil da ging es um noch viel kleinere Dinge, die halt immer in irgendeiner Kneipe geendet haben und das war das erklärte Ziel. Bobby blüht auf. Er lacht, er redet, er hat Spaß, er trinkt einen über den Durst. Und an Weihnachten 1990, da schießt er sich bei den Betzolds eben mit Eierlikör ab. Also da war der Windel weich und dann lag er oben im Wohnzimmer, größte Schachspieler aller Zeiten und liegt dann im Wohnzimmer bei uns und kann immer machen. Vielleicht hätte es immer so weitergehen können. Vielleicht hätte Bobby in Oberfranken eine neue Heimat finden können. Aber es sollte anders kommen. Ein paar Tage nach Weihnachten feiern die Betzolds den Namenstag von Betzolds Vater. Doch irgendwas ist heute anders. Fischer war schon ein bisschen unruhig, weil er schon zwei Herren gesehen hat, die gekommen sind, das er für sehr ungewöhnlich gehalten hat. Die Herrschaften sind Reporter vom Stern. Sie haben Bobbys Versteck gefunden. Und dann war es von einer Minute auf der anderen, hat er gesagt, er geht jetzt. Das Festessen steht auf dem Tisch, aber Bobby rennt sofort zum Hinterausgang raus. Er beschuldigt Betzolds Vater, dass er die Reporter geholt hätte. Er verabschiedet sich nicht von der Mutter, obwohl die monatelang für ihn gekocht hat. Und da war er wieder in seiner Denkweise, in seiner Struktur, dass die ganze Welt sich gegen ihn verschwört hat und nur Böses für ihn will. Michael Betzold sitzt daneben und kann nicht glauben, was gerade passiert. Also für mich war das im Nachhinein das Schlimmste und das traurigste Kapitel, dass er im Prinzip so eine Weltanschauung hatte, dieses Misstrauen gegen alle. Nachdem Bobby aus Oberfranken geflohen ist, vagabundiert er weiter, diesmal durch Osteuropa. Langsam geht ihm das Geld aus. Er muss wieder an die Öffentlichkeit. Er gibt Radiointerviews. Schon früher hat Bobby in Interviews gerne provoziert. Aber nachdem er sich in den Bücherläden von Kalifornien radikalisiert hat, überschreitet er alle Grenzen. Let me say a few rumors about the Jews. The Holocaust never happened, okay? They made it up for money. Lassen Sie mich ein paar Wörter über die Juden sagen. Der Holocaust hat niemals stattgefunden, okay? Sie haben ihn erfunden, um daraus Geld zu machen. Um wieder an Geld zu kommen, spielt Bobby ein Rematch seines großen WM-Kampfes gegen Spassky. Nur, seitdem er öffentlich den Holocaust leugnet, will im Westen kaum einer Geschäfte mit ihm machen. Sein Rematch gegen Spassky finanziert ein serbischer Krimineller. Das Spiel findet auf einer Insel vor der Küste von Montenegro statt, im Jahr 1992. Damals herrscht in Jugoslawien gerade Krieg. Bobby ist das egal. Er spielt Schach im Bürgerkriegsland. Die Vereinten Nationen haben ein Embargo über Jugoslawien verhängt. Das US-Finanzministerium schickt ihm einen Brief. Sie drohen, dass sie ihn verhaften werden, wenn er antritt. So this is my reply to their order not to defend my title here. Bobby gibt eine Pressekonferenz in Jugoslawien. Auf der Bühne spuckt er auf den Brief vom US-Finanzministerium. Er spielt sein Rematch gegen Spassky und gewinnt 3 Millionen Dollar. Jetzt hat er wieder Geld. Aber dafür suchen ihn die USA per Haftbefehl. Bobby taucht wieder unter, diesmal in Asien. Er geht nach Tokio, wo er in die Wohnung der japanischen Meisterin Miyoko Watai zieht. Und er gibt immer schrillere Interviews. Auf dem Balkon meiner Wohnung, das ist der 35. Stock, in einer Entfernung von etwa 5-6 Kilometern zum World Trade Center, aus dessen rechtem Turm dicke Flammen schlagen, Rauchwolken aufsteigen. Ein paar Stunden nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center gibt Bobby einem philippinischen Radiosender ein Interview. Bobby bejubelt die Anschläge auf die USA. Vielleicht hat er damit die eine Grenze zu viel überschritten. Im Sommer 2004 klingelt bei Sami Rock in Reykjavik um 3 Uhr morgens das Telefon, ob er ein R-Gespräch aus Japan akzeptiere. Of course, I said, of course. Am Telefon ist Bobby. Er sitzt im Gefängnis. Die japanische Polizei hat ihn am Flughafen verhaftet. Er soll an die USA ausgeliefert werden. He called me crying from jail and said, Sammy, I've been trying everybody and nobody will help me, you know. Sammy hat seit 30 Jahren nichts mehr von Bobby gehört. Er hat auch noch immer nicht das Geld bekommen, das Bobby ihm schuldet. Und jetzt will Bobby, dass er ihn aus dem Knast holt. Und Sammy sagt, I will do anything I can to help you. I will come. I take a plane. I will come to Japan to help you. Sammy fliegt nach Japan. Er wird zu Bobby in die Zelle gelassen. I thought I see Leonardo da Vinci, I said. Wilde Haare, langer Bart. Bobby redet wirres Zeug. My God. Bobby hat die ganze Welt gegen sich aufgebracht. Aber in Island hat er noch Fans. Seit dem Schachspektakel von 1972 ist er dort ein Held. Die Isländer gründen eine Bürgerbewegung. Sie verleihen ihm die Staatsbürgerschaft und holen ihn aus dem japanischen Gefängnis. Auf YouTube gibt es ein paar Interviews von Bobby, während er gerade nach Island fliegt. Bobby brabbelt wieder irgendwas von Juden und Verschwörungen, wer ihn alles verraten habe, was er alles hasse. Und dann platzt es plötzlich aus ihm heraus. Bobby sitzt in einem Privatjet. Neben ihm sitzt Sammy. Er starrt Bobby an. Da sitzt der größte Schachspieler der Geschichte. Und jetzt erklärt er, wie sinnlos dieser ganze Aufwand ist. You were trying to find some little improvement on move, you know, 18 or 20. Ridiculous. It gets harder and harder. Wann ist Bobby falsch abgebogen? Als er sich in seinen antisemitischen Büchern verloren hat? Oder vielleicht schon ganz am Anfang? Als er sich dem Schach gewidmet hat. Einem Universum aus Fantasieproblemen. 30 Jahre nach seinem größten Erfolg kehrt Bobby verbittert und verlottert nach Island zurück. Schon nach ein paar Monaten zerstreitet er sich mit fast allen Mitgliedern der Bürgerbewegung, die ihn aus dem Gefängnis geholt hat. Auch mit Sammy. Wieder geht es um Geld. Am Ende seines Lebens bleibt ihm nur noch einer. Hi, welcome. Hello, Mrs. Branson. Ich betrete eine kleine Wohnung in einem schmucklosen Hochhaus in der Vorstadt von Reykjavik. Hier hat Bobby seine letzten Monate verbracht. Die Wohnung ist vollgestopft mit Büchern. Durch das Fenster sehe ich, wie sich unten der Feierabendverkehr staut. Thank you for taking the time. Oh, okay, it's my pleasure. Garda Sverensson ist der Letzte, der mit Bobby Kontakt hatte. Nachdem Bobby sich mit so gut wie jeder Person in seinem Leben zerstritten hat, verbringt er seine letzten Monate hier. bei Sverensen, einem seiner Fans, die ihn aus dem Gefängnis geholt haben. He did not admit it, but bit by bit it became very obvious to me that he missed his homeland, he missed United States very much. Aber Bobby kann nicht zurück in das Land, in dem er geboren ist. Die Amerikaner drohen, ihn festzunehmen, sollte er jemals Island verlassen. Er ist gefangen. It became like a prison island. Und immer öfter fragt Bobby sich, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht? I mean, he was proud of his chess career. On the other hand, he thought a lot about what would have happened if he had done something else. Bobby wird melancholisch und dann wird er krank. Er vertraut den Ärzten nicht, also lässt er sich von Sverensen und seiner Frau pflegen. This apartment became almost like a hospital. And he asked me often, do you think I'm dying? Do I look like dying? I could see tears in his eyes and he said to me, I never knew it would come so quickly. Und dann stirbt Bobby am 17. Januar 2008 an Nierenversagen. Er wird 64 Jahre alt, so viele Jahre, wie ein Schachbrett Felder hat. Kannst du denn überhaupt so jemanden gut finden? Ganz ehrlich, das eine ist das, was er leistet, das andere ist das, was er als Charakter darstellt. Und für mich ist er, was Schach angeht, ein Genie und was sein Charakter angeht, muss ich ihn nicht mögen. Man muss Künstler von Werk trennen sozusagen? Ja, immer. Ich trenne auch sozusagen, das eine ist hier Schach, das andere ist hier Charakter. Und wenn ich beides mag, ist super. Wenn ich aber nur eins mag, dann kann ich das auch wunderbar trennen. Das haben mir alle gesagt, mit denen ich über Bobby gesprochen habe. Caravaggio war ein Mörder, aber seine Bilder waren toll, hat Brady ja gesagt. Ehrlicherweise kann ich das nicht beurteilen. Ich interessiere mich nicht für Kunst. Aber dass Caravaggio ein Mörder gewesen sein soll, das habe ich auch schon mal gehört. Genau wie meine Freunde, die kein Schach spielen, schon von Bobby gehört haben. Natürlich kennen sie keine einzige Partie von ihm, aber sie wissen, dass Bobby diese irre Schachlegende war. Würden wir dieses Feature hier machen, wenn Bobby nicht den Holocaust geleugnet hätte? Würde ich wissen, wer Caravaggio oder wer Elon Musk ist? Wenn der Künstler durchdreht, dann wird das Werk ja plötzlich viel interessanter. Ich weiß das jetzt alles. Aber ehrlich gesagt sitze ich nachts noch immer vor YouTube und schaue mir Bobbys Wimmelbilder an und suche nach seinen tiefen Gedanken. Genie und Menschenhasser. Wie Bobby Fischer der größte Schachspieler aller Zeiten wurde. Ein Feature von Yves Bellinghausen. Ton und Technik Regine Elbers und Susanne Herzig. Regie Ron Schickler. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Das war das Radio-Feature über den Schachspieler Bobby Fischer.